Edelmetalle. Gold, Silber und Co. Problembeschreibung. Edelmetalle wie Gold, Silber oder Platin bringen ein paar andere Probleme mit sich als Firmenwerte oder Immobilien. Hier geht es vor allem um Lagerung und Liquidität. Während viele Menschen Gold halten, haben es nur die allerwenigsten im wirklichen Leben je genutzt. Praktisch kein Ladengeschäft der Welt akzeptiert Gold ohne weiteres als Zahlungsmittel. Eine Lösungserklärung. Freunde von mir in Singapur und noch einige andere Firmen weltweit bieten hier Lösungen an. Sie bilden über zahlreiche Stationen eine Unze Gold nach und kreieren einen Goldtoken auf der Blockchain, sobald die Unze sicher in einem unabhängigen Safe eingelagert wurde. Gold wird so tokenisiert und lässt sich über Systeme wie zum Beispiel Tenex ausgeben oder über Börsen ganz einfach handeln. Natürlich muss man dem Safe-Betreiber vertrauen. Nachdem es sich hier jedoch meist um zertifizierte Institute handelt, ist hier das Risiko gleich, wie wenn man eine Unze physischen Golds selbst einlagern würde. Die Herausforderungen. Trotzdem sind solche Lösungen nicht wirklich dezentralisiert und einige Fragen bleiben für immer offen. Was, wenn das Gold aus dem Safe gestohlen wird? Was, wenn ich meinen Private Key verliere? So bin ich mir selbst nicht zu 100% sicher, ob sich solche dezentralen Tokenisierungslösungen schlussendlich bei Edelmetallen durchsetzen werden. Alternativen. Es gibt einige interessante Möglichkeiten, Gold weiter zentral zu lagern und trotzdem über Debitkarten auszugeben. Firmen und Banken bieten zum Beispiel etwas Ähnliches in diesem Bereich an. Ein paar Praxisbeispiele. Definitiv sind Blockchains hier innovativ, doch man muss sich immer fragen, welches Problem man lösen will und was die beste Lösung dafür wäre. Ich persönlich würde meine Zeit nicht in diese Untergruppe der Blockchain-Anwendungsmöglichkeiten investieren.